Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Im Jahr 1997 gelang es Physikern erstmals, ein Photon zu beamen. Genau gesagt, teleportierten sie die Eigenschaften des Lichtteilchens einmal quer über den Labortisch. Und zwar ohne jede Zeitverzögerung. Sowohl Laien wie auch Fachleute waren von dem Experiment fasziniert. Die einen fühlten sich an Raumschiff Enterprise erinnert, die anderen sahen Anwendungen für die Telekommunikation. Heute nun präsentieren gleich zwei Forscherteams im Fachblatt Nature Photonics einen erneuten Durchbruch. Den Forschern ist die Quantenteleportation in einem öffentlichen Glasfasernetz gelungen. Ein wichtiger Schritt in Richtung abhörsicherer Kommunikation, Frank Grotelüschen berichtet. Ertönt in einer Star Trek-Folge dieses Geräusch, werden Menschen zwischen Raumschiffen hin und her teleportiert. In der Physik gibt es das Beamen tatsächlich, allerdings werden hier weder Gegenstände noch Lebewesen teleportiert, sondern die Eigenschaften winziger Teilchen. In der Quantenteleportation geht es darum, Quantenzustände, das heißt Informationen über den Zustand eines Quantenteilchens, von einem Teilchen auf ein anderes zu übertragen. Wolfgang Tittel ist Physiker an der Universität Calgary in Kanada. Seinem Team ist nun etwas Bemerkenswertes geglückt. Was jetzt neu ist, ist, dass wir die Teleportation im normalen Glasfasernetzwerk, das wir auch fürs Telefon benutzen, damit haben wir die Teleportation gezeigt. Bisher klappte das Teleportieren im Wesentlichen nur im Labor. Und zwar so. Zunächst schickt man ein Photon, ein Lichtteilchen, in einen speziellen Kristall. Dieser teilt es in zwei Photonen auf mit einer besonderen Eigenschaft. Sie sind verschränkt, sind auf spukhafte Weise miteinander verknüpft. Wird das eine Photon irgendwie manipuliert, kriegt das auch das andere mit, egal wie weit es inzwischen entfernt ist. Diese Verschränkung ist die Grundlage der Teleportation. Lässt man ein drittes Lichtteilchen mit einem der verschränkten Zwillinge zusammenstoßen, gehen seine Eigenschaften unverzüglich auf den anderen Zwilling über, auch wenn der Kilometer weit entfernt ist. Dann taucht irgendwie der Zustand des ersten Photons auf dem Photon, das ganz weit weg ist, wieder auf. Der Quantenzustand, von dem Wolfgang Tittel spricht, kann zum Beispiel mit dem genauen Zeitpunkt zu tun haben, zu dem ein Photon losgeschickt wird. In Kanada haben die Physiker ihre Apparaturen unter anderem im Rathaus von Calgary installiert, um von dort aus Quantenzustände in ihr Labor an der 6 Kilometer entfernten Universität zu schicken. Dabei hatten sie manche Herausforderung zu meistern. Es ist sehr schwierig, über diese großen Distanzen noch so viele Photonen zu messen, dass das Experiment nicht eine ganze Woche dauert. Aus der Patsche half den Forschern eine neue Generation von Lichtsensoren. Sie ist so empfindlich, dass sie 9 von 10 einzelnen Photonen registrieren kann. Der Aufbau des Experiments dauerte dann mehrere Wochen, erzählt Tittel. Das ganze Experiment hat vielleicht einen halben Tag oder sowas gedauert, wenn es denn mal lief. Das Resultat? Pro Minute konnten die Experten durchschnittlich 20 Quantenzustände vom Rathaus in ihr Labor beamen. Während dieser Zeit blieb das Glasfasernetz für andere Nutzer gesperrt. Deren Lichtsignale hätten den Versuch zu sehr gestört. Ein ähnliches Experiment gelang auch in China, wenn auch mit einem anderen Messarrangement, sagt Shang Seng von der Universität für Wissenschaft und Technik in Shanghai. Die Glasfaserverbindung zwischen unseren Sende- und Empfangsstationen war ca. 30 Kilometer lang. Über diese Strecke haben wir die Quantenzustände in einem Glasfasernetz teleportiert. Nun arbeiten die Physiker daran, das Spielchen über längere Distanzen zu versuchen. Einige 100 Kilometer sollten durchaus machbar sein. Mit den jetzigen Erfolgen rücken auch technologische Anwendungen näher. So ist es möglich, digitale Verschlüsselungen abhörsicher von einem Ort zum anderen zu teleportieren. Abhörsicher wäre das Verfahren, weil die Information an einem Ort verschwindet und an anderer Stelle auftaucht, ohne dabei unterwegs gewesen zu sein, was ein Abfangen schlicht unmöglich macht. Interessant scheint die Teleportation auch für die Verbindung zwischen Quantencomputern, künftige Rechnertypen, die auf der Basis der Quantenphysik funktionieren und deutlich schneller sein sollen als die Superrechner von heute. Um solche Quantencomputer miteinander vernetzen zu können, bräuchte es Leitungen bestückt mit speziellen Zwischenverstärkern, sagt Shang Zheng. Solche Verstärker wären nötig, wollte man Quantenzustände über Tausende von Kilometern übertragen. Und diese Quantenverstärker basieren auf der Quantenteleportation, sonst funktionieren sie nicht. Und einem solchen Quantenverstärker dürfte die Fachwelt dank der Experimente aus China und Kanada einen Schritt näher gekommen sein. Quanten im Netz, Teleportation über öffentliche Glasfaserleitungen, ein Beitrag von Frank Grotelüschen war das.